Deutschlandfunk, das Feature. Die Installation war erfolgreich. Das Programm nutzt die Rückübertragungskapazitäten von Rundfunkwellen zur Interaktion mit einer beliebigen Spielerzahl. Zum Starten wählen Sie Interaktiver Modus und Go. Glückwunsch! Sie haben Think erfolgreich installiert. Ich bin Ihre Hilfeassistentin und begleite Sie durch das Programm. Möchten Sie fortfahren? Möchten Sie fortfahren? Fortfahren. Die Statistikanalyse der Rückimpulse hat ergeben, dass Sie weiterspielen wollen. Sie können nun mit Spiel starten das Spiel beginnen oder eine kurze Übersicht aufrufen. Denken Sie dazu den Button Demo an. Demo. Sie haben die Option Demo gewählt. Während des Spiels können Sie verschiedene Bereiche andenken. Zum Beispiel finden Sie im Bereich Experten Akteure, die Sie nach Belieben einsetzen können. Ein großer Teil der Science-Fiction, die uns interessiert, sind Parabeln. Rainer Eisfeld, Politologe. Was natürlich ständig passiert, sind die Wechselwirkungen zwischen Technik und Wissenschaft auf der einen Seite und Science-Fiction auf der anderen. Wolfgang Jeschke, Autor und Verleger. 97% der Science-Fiction sind Schund, ja, 3% sind akzeptabel. Peter Esselborn, Literaturwissenschaftler. Was mich an der Science-Fiction gereizt hat immer, das ist Perspektivenwechsel. Aber diese 3% verkaufen sich nicht so gut. Wir befinden uns auf dem Markt, damit in einem kleinen Segment, in einem Ghetto. Stefan Bauer, Verlagslektor. Es hat mit Literatur im Grunde genommen gar nichts mehr zu tun, ja. Günter Braun, Autor. Dieser Einschluss in ein Ghetto, das ist ja auch nur ein Bild, das ist immer eine Gefahr. Johanna Braun, Autorin. Weitere Bereiche, aus denen Sie Zuspiele andenken können, sind Medien, Fandom, Zitate. Hallo, liebe Hörer, so fängt es an, das Spiel, zu dem wir Sie heute Abend einladen wollen. Herzlich willkommen zunächst einmal am Mikrofon im Studio Uli Blumenthal aus der Wissenschaftsredaktion. Aus der Wissenschaftsredaktion deswegen, weil Sie heute Abend Zeugen einer technischen Premiere werden sollen, einer absoluten Weltneuheit. Es handelt sich um den ersten Pilotversuch in interaktiver Radiounterhaltung und Sie sind unser Testpublikum. Sie können in wenigen Minuten tat- bzw. gedankenkräftig mitarbeiten. Und bei mir am Mikrofon sitzt der, ich glaube, man kann sagen, der Erfinder, auf jeden Fall Hauptentwickler der neuen Technik, Dr. Arno Noland. Hallo, guten Abend. Hallo. Erst einmal. Herr Dr. Noland, können Sie in einfachsten Worten erklären, worum es sich bei dieser neuen Technik handelt? Um es ganz einfach zu machen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen vor einem Computerbildschirm, wollen ein Spiel spielen, haben aber keine Tastatur, keine Maus, keine Sprachsteuerung, nichts. Sie steuern das Programm rein gedanklich mit Ihren Gehirnwellen. Das klingt zunächst reichlich utopisch nach Gedankenübertragung, so von Mensch auf Maschine. Also noch mehr als Science Fiction eigentlich. Es ist aber solide Naturwissenschaft. Also wenn Sie denken, dann ist das ja Gehirnaktivität. Dann entstehen Gehirnströme, die kann man ja auch sichtbar machen in einem EEG. Und diese Ströme senden auch Wellen aus, elektromagnetische Wellen. Das sind natürlich ganz, ganz schwache Signale. Und was Sie eben brauchen, ist einen Träger, der dieses Signal transportiert und natürlich einen Empfänger, der in der Lage ist, dieses schwache Signal auch wieder herauszulesen und hörbar zu machen. Und das macht die BPMA-Technik. Was verbirgt sich hinter dieser kryptischen Abkürzung? Das ist ein englisches Kürzel, das steht für Backpropagation of Mentally Modulated Radio Waves, also zu Deutsch sowas wie Rücksendung von Gedankenimpulsen auf Radiowellen. Was die Technik nutzt, sollte ich vielleicht erklären, das ist, dass jeder Sender, also auch zum Beispiel dieser Radiosender hier, nicht nur eine Welle aussendet, sondern eigentlich immer zwei. Eine, die in der Zeit vorwärts gesendet wird und eine, die in der Zeit rückwärts läuft. Also quasi eine aus der Zukunft reflektierte Welle. Und diese beiden, die sind ja, die Quantenphysiker würden jetzt heutzutage sagen, verschränkt. Und diese Verschränkung, die nutzen wir. So wie die Quantenphysiker auch die Verschränkung von quantenmechanischen Wellen in der Quantenkryptographie nutzen, nutzen wir, um quasi zeitunabhängig Informationen zu übertragen, indem wir jetzt diesen zweiten Anteil, den schwachen Gedankenimpuls eines Hörers oder aller Hörer, aufprägen. Also ganz vereinfacht gesagt, sie modulieren die empfangene Welle mit einem schwachen Gedankenimpuls und schicken die dann zurück zum Sender. Das klingt so ein bisschen wie Radio in umgekehrter Richtung, aber Nun bleibt doch auch das Gedankensignal sehr schwach. Da brauchen Sie doch sicher einen hochpotenten Empfänger, leistungsstarke Rechner. Ja, natürlich. Das ist natürlich die Kunst dabei, dieses schwache Signal wieder herauszufiltern. Also wir im heutigen Versuch haben die Rechenkapazität eines ganzen Servernetzes zur Verfügung, um die eingehenden Gedankenimpulse da herauszufiltern. Aber wie das jetzt im Detail geht, das ginge zu sehr ins Technische und würde auch Patentschutzaspekte berühren und so. Deswegen kann ich da nicht weiter drauf eingehen. Lassen Sie uns die Hörer aber nur nicht länger auf die Folter spannen. Wir präsentieren die Noland-Technik jetzt im Radio in Form eines interaktiven Computerprogramms, das Dr. Noland eigens zu diesem Zweck entworfen hat. Ein Computerprogramm deshalb, weil man zur Steuerung mit sehr klaren, einfachen Gedanken auskommt, wie Nein oder Ja, Okay oder Abbrechen. Einzelne Wörter eben, die durch das Programm angeboten werden. Und auch das Thema des Spiels oder Programms hat einige Nähe zu dieser utopisch anmutenden Technik. Es ist nämlich die Science-Fiction selbst, besser gesagt die Science-Fiction-Literatur, richtig? Ja, Spiel ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es ist so mehr eine Art interaktives Nachschlagen über Science-Fiction-Literatur. Die Hörer, die können quasi ausloten, was Science-Fiction-Literatur ist, was sie leistet, welche Auswirkungen sie hat und auch wie sie von gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst wird. Kurz, also wo die Science-Fiction heute steht und wo die Reise in Zukunft hingeht. Dr. Noland, wir sind gespannt. Sie alle, liebe Hörer, machen die Reise mit und lassen Sie uns ruhig unterwegs schon wissen, ob es und wie es bei Ihnen funktioniert und was Sie davon halten. Die E-Mail-Adresse lautet dasspiel@dradio.de. Ich wiederhole, dasspiel@dradio.de oder faxen Sie uns unter der Nummer 0221 345 4887 0221 345 4887 und denken Sie daran, wann immer das Spiel Ihnen eine Wahl bietet, denken Sie mit, denken Sie die Buttons des Spiels an. Gut, wir loggen uns wieder ein, es geht los. Hallo, ich bin Ihre Hilfeassistentin und begleite Sie durch das Programm. Sie können Think als Strategiespiel spielen. Ziel ist es, möglichst viele Punkte für oder gegen die Science-Fiction, kurz SF genannt, zu sammeln. In einer ersten Spielphase informieren Sie sich über SF, was sie ist, woher sie stammt und so weiter. Zum Beispiel, indem Sie aus Experten zitieren. Denken Sie die Akteure an, um sie aufzurufen. Zum Beispiel Autoren. Autoren. Was mich daran gereizt hat, ist das Spiel mit verschiedenen Möglichkeiten. Was mich an der Science Fiction besonders gereizt hat immer und wo ich eben die sogenannte bürgerliche oder die höhere Literatur oft so schrecklich langweilig finde, das ist, ich vermisse dort den Perspektivenwechsel, den überraschenden Perspektivenwechsel. Und ich habe mich schon sehr früh gefragt, ob man nicht etwas schreiben kann, was genauso fantastisch anmutet, wo es aber letztlich eine Erklärung gibt. Herbert Franke, Autor. Wir denken uns Utopien nicht aus, sondern wir entwickeln sie aus kleineren oder noch nicht wahrnehmbaren Entwicklungen. Sie können auch Zuspiele aus den Bereichen Fandom, Medien oder Zitate aufrufen, um Informationen und damit Punkte zu sammeln und Thesen zu stützen. Übrigens können Sie die Urheber von Zitaten durch Andenken der Zitatleiste abfragen. Science Fiction ist weit mehr als eine Form von Literatur. Für viele Leser ist sie bis zu einem gewissen Grad eine Lebensart. Lester Del Rey, Experten. Es gibt auch Theoretiker, die sagen, Science Fiction ist das, was die Verlage unter diesem Label anbieten. Natürlich ist das bei so einem komplexen Genre wie der Science Fiction sehr schwierig, eine klare Grenze zu ziehen. So eine praktikable, die einfach im Alltag einfach zu handhaben ist, wäre sicher ein Kriterium, dass das Romane sind, die in der Zukunft spielen. Mit jeder Information, die die Züge von SF vervollständigt, erhalten Sie Punkte für oder gegen SF, je nachdem, in welche Richtung Sie denken. Gegner und Befürworter von SF finden Sie in allen Spielbereichen. Beachten Sie, dass die Experten sowohl für als auch gegen SF sprechen können. Das Programm sorgt selbstständig dafür, dass deren Thesen durch Zuspiele aus anderen Bereichen belegt werden. Experten. Die Science Fiction hat einen derart schlechten Ruf bekommen durch die sagenhaft schlechten, dummen Filme, Medien, die natürlich alle unter Science Fiction fallen. Star Trek. Beschleunigen. Die Schilde versagen. Die Energiewesen durchdringen die Hülle. Mr. Kim bricht. Auch das Glück spielt mit. Ein Zufallsgenerator wählt Schlüsselthemen oder Wörter aus. Und sobald diese in ihrer Wahl auftauchen, rufen sie sofort eine Reaktion aus den passenden Spielbereichen hervor. Zum Beispiel, sie wählen aus dem Bereich Medien das Thema Gentechnik. Ein Genlabor wurde durch einen Brand vollständig zerstört. Die Versuchsobjekte konnten der Vernichtung entkommen. Das ist ja nun, weiß Gott, ein Thema. Sie brauchen ja bloß im Augenblick sich die Tagespolitik anzusehen, dass das eine erhebliche Relevanz hat. Und bei Midas beispielsweise geht es darum, dass gibt es multinationale Unternehmen die Herstellung von Kopien führender Wissenschaftler als gewinnbringendes Geschäft entdecken, die sie dann meistbietend an Länder verscherbeln, die an der Entwicklung biologischer, chemischer oder atomarer Kampfmittel interessiert sind. Gibt es eine Organisation für ein System? Es ist eine Störung aufgetreten. Ihre Antwort war nicht eindeutig. Widersprüchliche oder statistisch unklare Rückübertragungen führen zu Systemfehlern. Bitte informieren Sie sich über die BPMR-Technik, bevor Sie mit der Demo weitermachen. Danke. Das Think-Spiel ist für beliebig viele vernetzte Spieler geeignet. Es nutzt die BPMR-Technik. BPMR steht für Backpropagation of Mentally Modulated Radio Waves und gestattet die Übermittlung von Computerbefehlen ohne den Gebrauch von Tastatur, Maus oder Sprachsteuerung. Die Denkimpulse der Teilnehmer werden von gesicherten Servern statistisch analysiert. Ist die dabei entstehende Verteilung unscharf oder doppeldeutig, kann es zu Überlagerungen kommen. In diesem Fall kommt es zur Spielunterbrechung und möglicherweise zu schweren Systemfehlern. Vermeiden Sie solche Störungen, indem Sie den Anleitungen folgen. Ich leite Sie nun durch den Rest der Demo. Bitte denken Sie. Ich leite Sie nun durch den Rest der Demo. Bitte denken Sie. In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, brummte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und strich dann in einem Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die den Menschen in die Fenster schaute. Die Streifen waren jedoch nicht schlimm. Zu fürchten war nur die Gedankenpolizei. A ist B, C, D. Krieg bedeutet Frieden. Ist Freiheit Menschen ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke. Es ist eine Störung aufgetreten. Ihre Antwort war nicht eindeutig. Widersprüchliche oder statistisch unklare Rückübertragungen führen zu Systemfehlern. Bitte folgen Sie nun meiner Anleitung und wählen Sie aus dem Bereich Themen. April 1984. Gestern Abend im Kino, lauter Kriegsfilme. Ein sehr guter über ein Schiff voll Flüchtlingen, das irgendwo im Mittelmeer bombardiert wird. Zuschauer höchst belustigt durch eine Aufnahme von einem großen, dicken Mann, den ein Helikopter verfolgt. Zuerst sah man ihn sich durchs Wasser wälzen wie ein Nilpferd, dann sah man ihn durch das Zielfernrohr des Hubschraubers, dann war er ganz durchlöchert. Und das Meer rund um ihn färbte sich rosa, und er versank so plötzlich, als sei das Wasser durch die Löcher eingedrungen. Krieg bedeutet Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit? Ich glaube, dass etwa Orwell 1984 durchaus hellhörig gemacht haben gegen totalitäre Staaten. Es ist erneut eine Störung aufgetreten. Bitte folgen Sie. Es ist keine Störung in Ihrem Gerät. Sie sehen einen Streaming Freedom Video Sonderbericht. Dieser Einbruch ins Kabelnetz dauert genau 60 Sekunden. Er kann weder zurückverfolgt noch gestoppt werden. Dies ist die einzige freie Stimme, die es in dieser Stadt noch gibt. Bei Midas beispielsweise geht es darum, dass multinationale Unternehmen die Herstellung von Kopien führender Wissenschaftler als gewinnbringendes Geschäft entdecken, die sie dann meistbietend an Länder verscherbeln, die an der Entwicklung biologischer, chemischer oder atomarer Kampfmittel interessiert sind. Das ist ja nun, weiß Gott, ein Thema. Sie brauchen ja bloß im Augenblick sich die Tagespolitik anzusehen, dass das eine erhebliche Relevanz hat. Science-Fiction-Autoren haben da schon das Gehör so am Puls der Zeit, was bewegt die Leute. Ich halte die Science-Fiction für eine seismografische Literatur. Sie beobachtet also, was hoffen die Menschen, wovor haben sie Angst. Die greifen solche Turbulenzen oder solche Gefühle, solche Trends auf, um sie dann zu entweder Visionen oder Katastrophen aufzuklären und da Romane daraus zu machen. Es ist ein schwerer Ausnahmefehler aufgetreten. Es empfiehlt sich, Think abzubrechen, Ihr Mediengerät kurz auszuschalten und Think erneut zu starten. Wenn Sie mit der Demo fortfahren, kann das System instabil werden. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, das Programm anzuhalten. Wir sind zurück im Studio. Liebe Hörer, für diejenigen, die sich später eingeschaltet hatten, darf ich sagen, Sie nehmen teil an einem Medienversuch. Seit etwa 20 Minuten läuft hier ein interaktives Computerspiel, ein Computerspiel, dessen Ablauf Sie steuern können, Sie, die zugeschalteten Hörer, und zwar über Gedankenimpulse. Bei mir im Studio sitzt Dr. Arno Noland, der Erfinder der Technik, die das möglich macht, und es ist eine Art Quantenkryptographie mit Radiowellen, so hat er es jedenfalls eingangs erklärt, aber nun, Herr Dr. Noland, scheint doch irgendwas passiert zu sein, womit wir nicht gerechnet haben. Ja. Die Hörer haben das Spiel zum Absturz gebracht, jedenfalls warnt uns der Computer vor ernsten Konsequenzen, wenn wir sie weiterspielen lassen. Ja, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die Hörer das Programm zum Absturz gebracht haben. Es läuft schon noch, nur sind wohl jetzt die Sicherheitsreserven an Speicher erschöpft. Aber was ist dann passiert? Können die Zuhörer schon in der Demonstrationsphase Einfluss auf dieses Spiel nehmen? Das kam überraschend, gebe ich zu. Das ist eigentlich nicht vorgesehen jedenfalls, aber das müssen wir uns später anhand der Ereignisprotokolle noch genauer ansehen. Ich glaube, als zum ersten Mal die Störung auftrat, da hat wohl der Zufallsgenerator, der die Schlüsselwörter zum Umschalten auswählt im Programm, der hat wohl ein bisschen verrückt gespielt. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, trat die Störung danach gleich wieder auf, als die Demo wieder aufgenommen wurde. Ja, das scheinen tatsächlich die Hörer mitgemischt zu haben. Was ich mir vorstellen könnte, erste Arbeitshypothese, ist, dass bei dieser penetranten Aufforderung der Assistentin mit der Demo fortzufahren, dass da zu viele Hörer Assoziationen an Orwells großen Bruder hatten. Und da kam dann eben der Orwell ins Spiel. Aber andere Hörer wollten offenbar weitermachen mit der Demonstration. Haben Sie eine Erklärung, was da passiert ist? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Da gab es also widerstreitende Steuerimpulse und das hat zu Interferenzen geführt, sodass gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig verschiedene Programminstruktionen angesteuert wurden. Und das war dann zu viel für das System. Und wie sehen Sie es? Sollen wir das Programm wieder neu starten? Nee, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Lassen wir die Hörer ruhig entscheiden, wie es weitergehen soll. Gut, wie Sie meinen. Aber lassen Sie uns erst noch ein Wort zu den ersten Reaktionen sagen, die schon eingelaufen sind. Viele haben uns E-Mails geschickt oder gefaxt. Hier nur zwei der Hörerreaktionen auf die letzte Viertelstunde. Peter Schmidtmann schreibt uns per E-Mail: Eine grauenhafte Kakophonie, ich verstehe nur Bahnhof und bekomme Kopfschmerzen. Und Claudius Osterhoff faxt uns: Faszinierend. Bisher ist immer genau das passiert, was ich auch gedacht habe. Nun, da dürfen Sie, Herr Osterhoff, und wir gespannt sein, ob es so weitergeht. Ich logge uns jetzt wieder ins Spiel ein. Gut, und Sie, Herr Schmidtmann, setze ich noch hinzu. Geben Sie unserem Versuch doch noch eine Chance. Fortfahren. Um das Spiel zu starten, wählen Sie aus dem Bereich Argumente eine Startthese aus. Solange Sie selbst nichts wählen, kontert das Programm nach dem Zufallsschlüssel. Argumente. Startthese. 97% der Science-Fiction-Literatur sind Schund. Nur 3% sind gut, aber verkaufen sich schlecht. Stanislaw Lem. Die Diskussion um Pro und Contra zu Science Fiction krankt an der unglücklichen Vermengung von wirklicher Literatur mit dem Schund, der heutzutage meistens im Film und Fernsehen als Science Fiction verkauft wird. Leserzuschrift. Argument stützen. Film und TV. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Augen geradeaus! Augen geradeaus! Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise. Irgendwie kann ich außer einer herbeigeredeten keine wirkliche Krise entdecken. Leserzuschrift. Argument stützen. Experten. Ich glaube nicht, dass die Science Fiction oder Fantasy in einer Krise steckt, sondern gerade in England zum Beispiel sind in letzter Zeit sehr, sehr viele neue, junge Autoren in Erscheinung getreten, die sowohl ein tolles Ideenfeuerwerk haben, wie auch gute Erzähler sind. Und da sehe ich eigentlich kein Problem, gute Bücher in einem Programm zu machen. Die Politik könnte man so auf den Nenner bringen, die heute gemacht wird. Also ein Aufruf an den Lektor, machen Sie nur Bücher, die sich auch verkaufen. Es sind allerdings durchaus auch Romane im Programm, die zwischen den Stühlen sitzen, wo wir auch jedes Mal im Einzelfall wieder überlegen, wo platzieren wir es am besten, damit der Leser, der nachher seinen Spaß an diesem Buch haben soll, es auch findet. Da haben wir zum Beispiel eine englische Autorin eingekauft, die jetzt gerade einen sehr guten Thriller geschrieben hat, der leicht in der Zukunft spielt. Es geht da tatsächlich um Gentechnologie auch. Und da haben wir uns auch entschieden, den in der Science-Fiction-Reihe zu bringen, obwohl er auch in die allgemeine Reihe gepasst hätte. Einfach weil ihr nächstes Projekt ein typischer Science-Fiction-Roman ist, der sehr weit in der Zukunft spielt. Und den müssten wir dann sowieso unbedingt in der SF-Reihe bringen. Das heißt, wir hätten nachher von der Autorin zwei völlig unterschiedlich platzierte Bücher, was uns einfach das Ansprechen der Zielgruppe, der Lesergruppe wieder nachher schwierig machen würde. Wir meinen wirklich, dass die Literatur eine Einheit ist. Es gibt eben welche, die ist langweilig, die ist einfach schlecht und es gibt gute. Aber wir sollten nicht diese Aufteilung machen. Ich glaube, diese Aufteilung kommt von den Buchhändlern, um die alle in ein schönes Regal stellen zu können, eine Übersicht zu finden, das ist dies und das ist das. Und der Witz ist aber, dass bei dieser ordentlichen Aufteilung in den Regalen immer ein paar Bücher übrig bleiben, die in kein Regal passen. Und das sind meistens die guten. SF Radio. Leseprobe. Und jetzt geht es wirklich los. SF Radio. Leseprobe. Ein Herrentraum. Ich habe 124 Tage auf dem Verjüngungsbett verbracht. Die Vorbereitung meines endgültigen Erwachens dauerte 7 Tage. Verwischt erkannte ich die über mich gebeugten weißen Masken, das Bachgemurmel näherte sich wieder und ein Schlauch nach dem anderen fiel aus mir heraus. Ein Wächter nach dem anderen gab sein Phosphoreszieren auf. Ich selbst entdeckte mich nackt vor den Weißvermummten. Expertin. Die Manuskripte, die unverlangt hier eingesandt werden in den Verlag, also es kommt meistens von den deutschen Autoren oder die gerne Autoren sein wollen, das sind oft sehr, sehr junge Leser. Und viele Leser wollen da auch gerne etwas schreiben. Die zweite Sache, die es hier schwierig macht, ist, dass es wirklich oft so ist, dass in Amerika und England die besseren Erzähler zu finden sind, die vielleicht auch auf der Schule oder auf der Uni schon dieses Schreiben lernen. Also ich stelle das immer wieder fest, dass die Leichtigkeit, mit der also gesellschaftliche Grundthemen, sagen wir mal, ne, Tod, Geburt, Katastrophen, gesellschaftliche Katastrophen, totalitäre Strukturen verbunden werden mit einer Leichtigkeit des Plots, dass das bei uns eigentlich immer noch eher die Ausnahme ist. Die Amerikaner gehen sehr viel leichter mit schweren Themen um. Vielleicht auch die Leichtigkeit, mit der in Amerika in Schulen davon ausgegangen wird, dass man zum Schreiben bestimmtes Handwerkszeug braucht. Also ich selbst habe ein Jahr Creative Writing in der 12. Klasse in Amerika gehabt. Zu dem Zeitpunkt war in Deutschland, das ist ja auch eigentlich immer noch so, die Auffassung, dass man Schreiben ja gar nicht lernen kann. Ich glaube, ich bin kein typischer Autor. Ich habe nie eine Schreibschule gemacht oder sowas. Aber ich habe die Beobachtung bei mir gemacht, dass ich, was im Creative Writing eigentlich gelehrt wird, nämlich, dass man einen Plot zunächst mal macht und dann so eine Gliederung, wie beim Aufsatz in der Schule, da komme ich nicht weit. Das ist bei mir eher so wie so eine archäologische Tätigkeit oder eine paläontologische Tätigkeit. Ich finde da ein paar Knöchelchen und finde es reizvoll. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was liegt da noch drunter, was kommt da zum Vorschein. Das ist dann wie so ein größeres Wirbeltier, das irgendwo versteinert war und so mit Hämmerchen und Pinsel herausgeholt wird aus dem Gestein. Leseprobe. Was hatten diese Kindsköpfe aus mir gemacht? So hatte ich nicht mal als Mädchen von 17 ausgesehen. Da hatten sie wohl ihre schweren Träume in mich hineingearbeitet. War das nun der Geschmack dieser Leute? Pinnten sie sich solche Bilder an die Wand? Ich fasste meine Brust an, den Po. Ich kniff mich. Alles echt? Dann sah ich mein Gesicht, nicht einmal Ansätze von Falten oder Runzeln. Expertin. Das wird, ist noch verbunden mit stilistischer Mangelhaftigkeit und auch mit einigen Überladungen. Ja, manche stopfen da wie eine Leberwurst alle möglichen technischen Ausdrücke rein und das hat mit Literatur im Grunde genommen gar nichts mehr zu tun, ja. Und er appelliert an die Sensationslust von Pubertären. Argument belegen. Medien. Zu viel Star Trek. Ich habe versucht, die beschädigten Sensoren-Logbücher aus dem Shuttle von Tuvok und Chakotay zu rekonstruieren. Ich habe nichts entdeckt, bis ich einen Paritätsspurscan durchführte. Captain, die Sensoren-Logbücher wurden nicht durch eine Energieentladung zerstört. Jemand hat sie gelöscht. Und dann die Sensorenmatrix überlastet, damit es so aussah, als seien sie beschädigt worden. Es wird noch schlimmer. These stützen Zitate. Die Molekularbildscanner leiten ein Echtzeitabbild des Quantenauslösungsmusters des Transportobjekts ab, während die primären Energiezuführungsspulen und die Phasenumwandlungsspulen das Objekt in einen subatomar unverbundenen Materiestrom umwandelt. Star Trek Manual. Experten. Es gibt sehr viele Mischformen zwischen fantastischer Literatur und Science Fiction und die heute bekannten Serien, ob das jetzt Star Trek oder Star Wars oder was auch immer ist, die sind zu einem großen Teil reine Fantasy. Ich merke es ja, die Manuskripte, die unverlangt hier eingesandt werden in den Verlag, also das kommt meistens von den deutschen Autoren oder die gerne Autoren sein wollen, das sind oft sehr, sehr junge Leser. Das sind dann tatsächlich die 15- bis 20-Jährigen, die natürlich noch keine Schreiberfahrung haben. Das merkt man natürlich auch der Qualität der Texte an. Wir befinden uns auf dem Markt, damit in einem kleinen Segment, in einem Ghetto. Ja. Und ich finde überhaupt, dass das Ghetto-Dasein, das die Science-Fiction auch führt, literarisch gesehen, dass dieses Ghetto sehr schädlich ist und dass es auch zum Qualitätsverlust der Science-Fiction führt. Ja. Dieser Einschluss in ein Ghetto, das ist ja auch nur ein Bild, aber den gibt es tatsächlich, das ist immer eine Gefahr. Die Science-Fiction hat sich niemals richtig der Literaturkritik gestellt. Und die großen Werke, etwa Orwells 1984 oder auch Bradburys Fahrenheit, ja, diese großen, oder auch hier von Huxley, Brave New World, ja, diese Werke sind ja in Krieg die allgemeine Literatur übergegangen. Bedeutet Frieden. Und die meinen sogar, dass Freiheit Kafka nicht war. Ist Sklaverei. Zu einer Art Unwissenheit. Und doch, wo sich die Literatur gewirkt haben. Also ich glaube, das Auseinandersetzung stellt, als Orwell 1984. Da kann sie sich auch entwickeln. Das hat die Science Fiction durch ihr Ghetto-Dasein nicht gemacht. So, wir sind wieder zurück im Studio des Deutschlandfunk, liebe Hörer. Das war nicht vorgesehen, muss ich ehrlich zugeben, aber bei einer Premiere läuft eben nicht immer alles so, wie es soll. Die Premiere, der Sie beiwohnen, bei der Sie mitmachen, ist die Vorstellung einer neuartigen Technologie zum interaktiven Radiohören, könnte man sagen, Dr. Noland. Mhm. Mein Gesprächspartner im Studio ist Dr. Arno Noland, der Erfinder dieser Technik, Herr Noland. Wie funktioniert das? Was passiert hier? Ganz einfach gesagt, wir nutzen jetzt hier die Radiowellen dieses Senders, um die Gedanken der Hörer auf unseren Server zu übertragen. Aber keine Sorge für diejenigen, die sich erst später zugeschaltet haben. Der Deutschlandfunk kann nicht ihre Gedanken lesen. Was unser Computer und das Programm von Dr. Noland lediglich kann, ist einfache gedankliche Befehle empfangen, auswerten und damit so eine Art Spiel steuern, eine Wissens-CD-ROM, die Dr. Noland für uns entworfen hat, um die neue Technik zu demonstrieren. Dass das trotz der kleinen Schwierigkeiten funktioniert, bestätigen auch die vielen Rückmeldungen, die wir in den letzten 10 Minuten schon wieder bekommen haben, hauptsächlich natürlich per E-Mail. Wollen Sie vielleicht mal lesen, Herr Dr. Noland, hier, was ich Ihnen gelb markiert habe? Ja, vielen Dank. Also zum Beispiel Peter Worell, wahnsinnig aufregend, irgendwie frustrierend aber auch. Ich denke, also beeinflusse ich. Aber ich kann nie sicher sein, dass es klappt, weil da auch die anderen dran sind, die mitdenken. Oder Hans Wagner schreibt hier, ich habe fast das Gefühl, selbst zu senden, was mir aber auch buchstäblich Kopfschmerzen macht. Ja, über Kopfschmerzen klagt auch Gudrun Westerhardt, die mailt uns, ich strenge mich furchtbar an, um die Autorin zu hören. Ich glaube, ich habe Wolfgang Jeschke erkannt, einen meiner Lieblingsautoren. Aber es klappt nicht immer und ich fühle mich ein bisschen wirr im Kopf. Ja, liebe Gudrun Westerhardt, so geht es mir auch, muss ich gestehen. Aber das liegt an den unerwarteten Kapriolen, die das Programm schlägt. Was ist da eben wieder passiert, Dr. Noland? Ja, ich schätze, es hat da wieder Interferenzen gegeben zwischen verschiedenen Hörerwünschen einerseits und der Zufallssteuerung des Programms auf der anderen Seite. Aber es ist ja schon wieder beim Stichwort Orwell passiert. Das kann Zufall sein, aber vielleicht liegt es auch an der Zusammensetzung Ihrer Hörer. Also ich will nicht ausschließen, dass mein Programm da anders reagiert als vorgesehen. Wir werden das sorgfältig auswerten und prüfen müssen. Und wie sollen wir aus Ihrer Sicht weiter vorgehen? Neu starten? Oder können wir dort einsteigen ins Programm, wo wir es verlassen haben? Ja, ich denke, beim Neustart, da würde das Programm und auch die Hörer, wir würden dann nur die gewonnenen Erfahrungen wieder verlieren. Ich würde uns an einer Verzweigung einloggen, wo das Memory noch intakt bleibt. Ich gehe mal in das Modul mit den Einträgen zur Definition der Science Fiction. Gut, Science Fiction ist unser Thema und Dr. Noland steuert die Science bei. Und Sie, liebe Hörer, gerne weiterhin E-Mails unter dasspiel@dradio.de. Ich wiederhole, dasspiel@dradio.de. Bitte, Dr. Noland. Switch. Ich bin Ihre Hilfeassistentin. Sie möchten das Spiel im Modul Zitate, Grundthesen fortsetzen. Durch Andenken von Hilfe können Sie mich jederzeit aufrufen. Ich finde, dass gerade die Science Fiction als Spielwiese neuer Ansichten unserer Existenz dienen kann. Leserzuschrift. Science Fiction handelt nicht von der Zukunft. Sie benutzt die Zukunft als eine Erzählform, um die Gegenwart in deutlich verzerrter Form darzustellen. Samuel Delaney. Für mich ist Science Fiction eine visionäre Literatur, in der eine neue und andere Art von Realismus geschaffen wird. Diese Definition besteht also aus 3 Elementen. Science Fiction ist Literatur, sie ist visionär und sie ist in realistischer Erzählweise verfasst. Christopher Priest. Expertin. Also ich sehe nicht auch, und da würde ich auch nochmal eine Grenze zur Utopie sehen, in der Science Fiction nicht als sozusagen eine Wunscherfüllung oder eine Überlegung nach Wunschwelten, sondern mehr, es gibt eher sozusagen, so könnte das sein oder unter den Bedingungen, wie würde das ablaufen. Das Kriterium für gute Science Fiction ist, dass der Autor auf ehrliche Weise Probleme aufgreift, die zutage treten oder in naher Zukunft zutage treten könnten. Also der Entwicklung weiterverfolgt, die in die falsche Richtung führen könnten. Um es auf einen Nenner zu bringen, Hoffnungen und Ängste aufzugreifen, die berechtigt sind. Man überlegt sich, was könnte sein, was vielleicht und wie kann man darauf reagieren. Und es gibt zum Beispiel einen Fall, der Atomkrieg. Der Atomkrieg ist Gott sei Dank hat er nicht stattgefunden, aber gerade in die amerikanische Science Fiction der 50er Jahre gibt ganz viele Romane, die das als Thema haben: Atomkrieg, Überleben nach dem Krieg, wie sieht das aus, wie baut sich eine neue Welt auf? Argument stützen Medien. Es war doch richtig so. Ich war erst Anfang 40. Wenn alles gut ging, konnte ich noch lange über die menschenleere Erde schweifen. Ich brauchte niemanden. Niemanden! Wie baut sich eine neue Welt auf? Und das ist sozusagen ein Setting, ein einigermaßen mögliches Setting, in der dann neue Geschichten laufen. Übrigens, Arne Schmidt hat ja genau auch das mehrmals im Gelehrtenrepublik oder auch in Schwarze Spiegel, hat er dieses Szenario nach dem Atomkrieg, wie geht das weiter, behandelt. Experten. Was natürlich ständig passiert, sind die Wechselwirkungen zwischen Technik und Wissenschaft auf der einen Seite und Science Fiction auf der anderen. Und es gab auch eine deutliche Spur einer solchen Rückkopplung, die sich bis in die Gegenwart erstreckt. Das ist das berühmte Beispiel, dass der Obert ein Buch von Jules Verne gelesen hat, Die Fahrt zum Mond. SF Radio. Leseprobe. Der 1. Dezember rückte heran. Ein schicksalsschwerer Tag. Wenn es nicht um 10.46 Uhr Minuten abends gelang, das Projektil abzuschießen, würden über 18 Jahre vergehen, bevor der Mond sich wieder in einer so günstigen Stellung befand. 6, 5, 4, 3, 2, Ignition, ignition. We have flame and a great deal of smoke coming out of the bottom of that rocket. War, glaube ich, noch Gymnasiast oder angehender Student. Der Obert hat das einmal durchgerechnet und gesagt, mit der Kanone geht das nicht. Aber es hat ihm keine Ruhe gelassen. Wie könnte man das machen? Und er hat die Stufenrakete theoretisch entwickelt. Here comes that fluttering roar. Slowly, painfully, slowly it rises. Building speed as it moves. Und wer tauchte dann irgendwann bei ihm auf? Der Bernhard von Braun. Und von dort ist es ja nur ein konsequenter Weg durch sehr dunkle Gebiete, sehr, sehr dunkle Gebiete, hin zur Mondlandung. Ich habe zu denen gehört, die in Werner von Braun und den Peenemünder Raketenkonstrukteuren eher Lichtgestalten gesehen haben. Und dieses ja sehr undistanzierte Verhältnis hat ja dann später eine ganz andere Wendung genommen, als ich in das Kuratorium der KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora berufen worden bin und darauf gestoßen bin, dass bei der Serienproduktion der sogenannten Vergeltungswaffe V2 KZ-Häftlinge nicht nur eingesetzt worden, sondern auch geschunden und zu Tausenden, zu Zehntausenden umgekommen sind. Und dass die Peenemünder Konstrukteure, auch Werner von Braun, persönlich eine erhebliche Mitverantwortung dabei trägt, dass sie also nicht nur passive Nutznießer gewesen sind. Das sind also so ganz merkwürdige Bogen, die sich dann ergeben. Da kann man diese Wechselwirkung zwischen Technik und Naturwissenschaft auf der einen und Science Fiction auf der anderen sehr gut beobachten. Der Bernhard von Braun. Der Atomkrieg. Diese Wechselwirkung. Dieses Gefühl, dass in unsere Wirklichkeit andere Wirklichkeiten einbrechen. Bei der Serienproduktion der sogenannten Vergeltungswaffe V2 KZ-Häftlinge. Der Bernhard von Braun. Der Bernhard von Braun. Diese Wechselwirkung. Der Atomkrieg. Der Atomkrieg. Mit Raketen zu den Planetenräumen. Bei der Serienproduktion der sogenannten Vergeltungswaffe V2 KZ-Häftlinge. Dieses Gefühl, dass in unserer Wirklichkeit diese Wechselwirkung andere Wirklichkeiten Atomkrieg einbrechen. Raketen zu andere Wirklichkeiten eine einbrechen. Erhebliche Mitverantwortung. Der Atomkrieg. Eine erhebliche Mitverantwortung. Gott sei Dank hat er nicht gefunden. Andere Wirklichkeiten einbrechen. Was ist das denn jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Das wird ins Studio eingespielt. Herr Noland, vielleicht sollten wir das Spiel. Dr. Noland, Sie sehen nicht gut aus. Ja, Experte Dr. Noland. Ihr seid auf Sendung. Ja, Regie, ich weiß aber nicht, wie wir weitermachen. Also auf meinem Plan steht jetzt, dass das Spiel eigentlich weiterläuft. Das ist eine Störung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es schon gemerkt und sehen Sie es uns nach. Wir haben eine kleine technische Störung. Wir werden versuchen, sie recht schnell zu beheben. Herr Dr. Noland? Also eine kleine Störung. Das mit Buch steht echt Kopfschmerzen. Eine kleine Störung. Expertin, die Moderator. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, man hat nicht immer alles so im Griff, besonders dann, wenn es sich um eine brandneue Technologie handelt wie die wir hier heute... Es ist ein schwerer Ausnahmefehler aufgetreten. Wählen Sie Ende des Zuspiels, um im Spiel fortzusetzen. Wählen Sie Ende des Zuspiels, um im Spiel fortzusetzen. Als sie sich in dem fremden Frauenkörper wiederfand und sein ungewohntes Gewicht spürte, geriet sie ins Taumeln. Schlagartig trafen sie die lauten Geräusche des Verkehrs. Die Hitze nahm ihr den Atem. Sie befand sich in Cleveland, Ohio, auf der 55. Straße Ost, zwischen den Querstraßen Superior und Euclid. Schon waren die ersten 5 Sekunden verstrichen, da fiel Theresa endlich wieder ein, warum sie hier war, und sie suchte im erstbesten Hauseingang Schutz. Im selben Augenblick kam ein Mann mit Pistole durch die Innentür gestürmt und schoss ihr ins Gesicht. Christopher Priest, die Amokschleife. In meinem Roman Die Amokschleife sind es Erwachsene, die die virtuelle Realität nutzen. Aber praktisch geht die Entwicklung dahin, dass die Kinder in 10 Jahren genauso selbstverständlich mit der virtuellen Realität umgehen, wie heute schon mit dem Handy oder dem Internet. Und das hat für mich etwas wirklich Erschreckendes. Autoren. Dieses Gefühl, dass in unsere Wirklichkeit andere Wirklichkeiten einbrechen durch die Vernetzung, durch die virtuelle Realität, durch das ständige Hintergrundrauschen von Informationen, die wir im Kopf gar nicht mehr verarbeiten können. Man konnte sich blitzschnell in eine Situation extremer Gefahr einloggen, während der Rückzug und die Erholungsphase nach dem Tod in der virtuellen Realität einige Zeit in Anspruch nahmen und mit traumatischen Erfahrungen einhergingen. Christopher Priest, Autoren. Für mich ist der Cyberpunk eine typische Geschichte gewesen, wo man ahnte, was sich durch das Netz auftun wird, durch das World Wide Web, bis hin zu Direktkontakt, dass ein direkter Kontakt von menschlichem Gehirn zu elektronischen Systemen möglich sei. These stützen, Moderator. Arno, was ist los? Du siehst so blass aus. Arno, ist dir irgendwie nicht gut? Dr. Noland, was ist mit Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Ist Ihnen schlecht? Um das Spiel zu starten, wählen Dr. Sie aus Noland, dem Bereich Argumente eine Startthese aus. Regie, können wir einfach mal das Solange Mikro zuziehen? Nichts wählen, Dr. Noland, das ist unsicher nach dem Zufallsschlüssel. Regie, einfach zuziehen. Wir machen Musik. Regie, einfach zuziehen und spielt irgendwas aus dem Player. Es ist ein schwerer Ausnahmefehler aufgetreten. Ein großer Teil der Science-Fiction, die uns interessiert, sind Parabel. Zur Spielunterbrechung. 97% der Science-Fiction sind Schund, ja, 3% sind akzeptabel, also beeinflusst. Die Science-Fiction für eine seismografische Literatur. Die Science-Fiction hat sich niemals richtig der Literaturkritik gestellt. Hallo Regie, könnt ihr mich hören? Ich habe hier noch was auf dem Lautsprecher. Das ist aber hoffentlich nicht mehr die Sendung, oder? Ich denke, wir sind irgendwie fertig, oder? Nee, ist nicht auf. Kann mir jemand helfen irgendwie? Axel, hallo Regie. Kann mir jemand helfen? Kann mich jemand abschalten? In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, brummte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und strich dann in einem Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die den Menschen in die Fenster schaute. Die Streifen waren jedoch nicht schlimm. Zu fürchten war nur die Gedankenpolizei. A ist B, C, D. Krieg bedeutet Frieden. Ist Freiheit ist Sklaverei. Austäubend. Unwissenheit ist Stärke. Science Fiction, das Spiel von Bernd Schuh. Stimmen, Blumenthal Uli, Bürger Mari Etta, Mainka Marion, Meyer Frank, Schuh Bernd, Tafel Karl Heinz. Ton und Technik, Braun Beate, Hartmann Ernst. Supervisor, Scheibchen Axel. Redaktion, Blumenthal Uli. Pforte, Schwarzenegger, Arnold. Intendant, Felix Ernst. Intendant, Antlitz Dienst. Ernstendanz, Alitz, Ernstens. Ich leite Sie nun durch den Rest der Demo. Bitte denken Sie...